Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zur zweiten Stunde im Soundcheck. Das Thema nach wie vor The Thin White Duke. Klein Universum David Bowie. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. His crumpled wings, closed his eyes and moved his lips. This time we should be going. Waiting so long, I've been waiting so waiting. Look back in anger, driven by the night till you come. Waiting so long. Look Back in Anger vom Album Lodger, das 1979 erschien und Bowie in bewusst experimenteller Laune präsentierte. Ich dachte früher immer, dass meine Neil Young-Alben und meine David Bowie-Platten auf der anderen Seite sich irgendwie immer ausschlossen. Neil Young, der in erster Linie seine Songs und weniger sein Image präsentierte, im Gegensatz zu Bowie, der erst einmal Image und dann alles andere zeigte. Und dann passierte es, 1996 tauchte Bowie beim vom Neil Young initiierten Bridge-Konzert als Akustikeinlage auf. Irgendwo fanden hier offiziell zwei Welten zusammen. Hören wir von diesem Konzertmitschnitt den Song Heroes in der, ich sag schon fast, Neil Young-Version. We'd like to thank Peggy and Neil for inviting us to come and play for you tonight. And we'd like to dedicate this song, as we did last night, to the Bridge School. For one day. I'll drink all the time. For we're lovers, that is a fact. As we're lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes just for one day. But you see, I see. amazing. Amazing, erstaunlich, so nennt sich dieser Song von Tin Machine, die Bowie urplötzlich 1988 mit Reeves, Gabriels und den Sales-Brüdern, alles gestandene Musiker, aus der Taufe hob. Die Ära der Tin Machine währte nicht lange. Wer eines der Konzerte der Band sah, erlebte Bowie als Bandmitglied eher im Hintergrund. Wahrscheinlich war das eine Art Auszeit vom Leben als Solokünstler. Eines der erstaunlichsten Alben Bowies für mich persönlich war immer Aladdin Sane, das kurz nach seiner Ziggy Stardust-Zeit erschien. Damals gab es Songtexte von Bowie in der Bravo zu lesen, so auch die Single Drive in Saturday, die auch in der deutschen Übersetzung wirklich nur verwirrte und die wirklich niemand verstand. Hier ist Drive in Saturday. Let me put my arms around your head. Gee, it's hot, let's go to bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book. We can meet up alone and try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and scorn, like the video films we saw. It's a crash course for the ravers. It's a drive-in Saturday. Young the foreman prayed at work. Neither hands nor limbs would burst. It's hard enough to keep formation amid this fallout saturation, cursing at the astronaut that stands in steel by his cabinet. He's crashing out with Sylvia, Euro supply for aging men, with snorting head he gazes to the shore. Once it raged, the sea that raged no more, like the video films he saw. His name was always Buddy, and he was drunk and asked to stay. And she sighed knows he really loves him. It's a crash course for the ravers. '94 erschien eines der sperrigsten Alben von David Bowie, Outside. Ich denke, dass sich spätestens hier die Freunde, die Bowie in den 80ern mit seinen Hits gewann, mit Grauen abgewendet haben. Düster, experimentell und äußerst eigenwillig präsentierte sich das Album für Bowie-Insider immer ein sicheres Zeichen, dass das Album, was dann danach folgt, wieder wesentlich eingängiger sein wird. Hören wir ja von Outside The Heart's Filthy Lesson. Something in our sky. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war 1977, da war David Bowie der Thin White Duke. Er hatte gerade Station to Station veröffentlicht und war mit seinen amerikanischen Gastmusikern auf Tour. Das war das erste Mal, dass ich bei einer Show kein einziges buntes Licht gesehen habe, sondern nur gleißende Leuchtsalven, bei der man im Publikum schon fast eine Sonnenbrille gebraucht hätte. Bowie präsentierte damals in der Düsseldorfer Philipshalle den eiskalten Entertainer, das komplette Gegenteil zu seiner Glamrock-Vergangenheit. Ein Highlight aus dieser Zeit ist dieser Song Stay. show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. No, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. Or if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, or you know why. I'll show us the way to the next little dollar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next little dollar. Or if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have dollar, or you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have dollar, or you know why. Oh, show us the way to the next little girl. Oh, don't ask why. No, don't ask why. For we must find the next little girl. Or if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Auch vor Brecht, weil Coverversion schreckte Bowie nicht zurück, und er war einer der ersten, der den Alabama-Song wieder in die Gegenwart zurückholte, bevor es dann noch einige andere Bands gab, die diesen Song für sich entdeckten. Bowie ist trotz seiner knapp 60 Jahre immer wieder für Überraschungen gut. So stand er auf einmal vor einigen Tagen auf der Bühne der Royal Albert Hall in London und sang zwei Titel von Pink Floyd. Anlass war das Konzert von David Gilmour, bei dem Bowie urplötzlich in der Zugabe auftauchte. Keine Seltenheit, diese spontanen Einlagen. Im WWW finden sich mittlerweile viele Videos, wo Bowie zum Beispiel mit Bing Crosby oder Trent Reznor zu sehen ist. Wer die Zeit hat, kann sich durch Stunden von Material sehen, Bowie in Talkshows und mit den unglaublichsten Leuten auf der Bühne. Da kommt wieder Neil Young ins Spiel, dessen Song I've Been Waiting For You er auf dem Album Heaven grandios gecovert hat. Save my life. feeling of losing once or twice. Who knows how it could be tomorrow. I've been waiting for you, and you've been coming to me for such a long time now. For such a long time now. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sich Jim Kerr von den Simple Minds in einem Interview über deutschen Krautrock und frühe Elektronik geäußert hat. Es hat ihn sehr beeinflusst und sehr geprägt. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass Bowie und Eno mit ihrem Album Low und Heroes diesen Sound besonders bei ihren Instrumentalstücken geklaut und für sich nutzbar gemacht haben. Kann man geteilter Meinung darüber sein, aber die ganzen Lorbeeren, die eigentlich Bands wie Neu, Popol Vuh, Ashra, Tempel und viele andere wagemutige Künstler aus Deutschland verdient hätten, wurden tatsächlich an Bowie und Eno vergeben, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit ihrer Version des Krautrock um die Ecke kamen. Ich habe es schon erwähnt, Low wird dann auch als einer der wichtigsten Bowie-Alben in die Rockgeschichte eingehen, beziehungsweise wird auch so bezeichnet. Das Album hat eine Seite mit Rocksongs und eine Instrumentalseite. Bowie, der zu dieser Zeit in Berlin wohnte, verarbeitete hier die Eindrücke der deutschen Hauptstadt, von der er behauptete, dass sie die Eigenschaft habe, in ihm wirklich nur die wichtigsten Dinge zum Ausdruck zu bringen. Wer weiß, wie man in diesem Zusammenhang always crashing in the same car verstehen kann. Hotel Calor. have been touching close to 94. Oh, but I'm always crashing in the same car. Er meinte, als Bowie, nachdem er als Thin White Duke unterwegs war, die Maskerade mit Schminke und schrägen Kostümen aufgegeben hatte, sah sich Anfang der 80er getäuscht. Da erschien das Album Scary Monsters, bei dem Bowie abermals geschminkt in Aktion trat. Das Album trieft eigentlich nur so von Selbstzitaten, die in dem Hit Ashes to Ashes gipfeln. Hier beschreibt Bowie wieder jenen Major Tom, den er schon so gekonnt in seinem Song Space Oddity verkörpert hat. Nur dieses Mal als heruntergekommenen Junkie. I've never done bad things. I never did it. dogs a junket stuck out in heaven's high, hitting an all-time road. My mama said to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said to get things done, you better not mess with Major Tom. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be off with you. This is ground control to Major Tom. Major Tom to ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. Es ist schon ganz schön schwer, innerhalb von 2 Stunden dem kleinen Universum David Bowie Rechnung zu tragen, bei wohl über 30 offiziellen Alben und immer wieder Stücken außerhalb. Keine so leichte Aufgabe. Ich hoffe, Ihnen hat der Ausflug in die Welt einer des wohl Erfolg- oder einflussreichsten Rockmusikers gefallen. Bowie hat übrigens nach seiner 2-jährigen Auszeit im kommenden Jahr wieder seine Rückkehr zur Bühne angekündigt. Da kann man gespannt sein, was da kommt. Eines kann man ihm wirklich nachsagen, auf die lange Perspektive hin gesehen, langweilig war er nie. Hören wir bis zu den Nachrichten den Song Subterraneans vom Instrumental-Album All Saints. Thomas Elbermann war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss.